Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tele 96.0. Am Mikrofon ist Ortrun Gutke. Muito boa noite, muito boa tarde aí no Brasil. Aqui é a Rádio Mama Terra, diretamente da Rádio Chile em Hamburgo, 96,0. Einmal, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, live aus den Studioräumen von Tide 96.0. Ich begrüße euch alle ganz herzlich in dieser schon etwas vorweihnachtlichen Zeit, würde ich mal sagen. Und vor allem begrüße ich auch Flavio Nascimento, der brasilianische Moderator. Herzlich willkommen. Hallo, Trum. Tudo bem? Absolut. Ich habe mich jetzt... Está no clima de Natal. Ja, es ist wirklich wahr. Wir sind wirklich in der Vorbereitung für Weihnachten. Und langsam habe ich mich hier auch schon ein bisschen akklimatisiert. Mein Körper ist schon etwas aufgetaut in diesem warmen, kuscheligen Studio. Denn Leute, alle in Brasilien, es ist wirklich wahr. Es ist eiskalt, es ist etwas glitschig. Und ja, es dauert schon eine Zeit, bis man dann hier so zu Fuß angekommen ist. Wie ist es dir ergangen? Ja, aqui nós estamos já no clima de Natal, principalmente com o inverno, que já chegou, com muita neve, muito frio. Né? Estamos aí entrando no, aos poucos no clima para mais uma vez o Natal e o final do ano. Depois de um longo, quer dizer, não tão longo período, porque eu não sei se você também tem essa impressão, que passa muito rápido. Ja, für mich ist also, Flavio sagte gerade, es ist eine sehr lange Zeit, also noch Weihnachten und dann kommt die Zeit zwischen Weihnachten und dann kommt das neue Jahr. Aber ich finde, diese Zeit geht also unglaublich schnell vorbei und... Ja, ne? O tempo está passando rápido. Die Zeit vergeht einfach ganz schnell. Isso mesmo. Já comprou muitos presentes? Nein, überhaupt noch nicht. Ich habe auch noch keinen Glühwein getrunken. Ich vermeide auch noch die Weihnachtsmärkte. Zum Beispiel mache ich einen großen Bogen noch um den Mercado in Altona. Eu também não, ainda não comprei nada. Es ist zwar keine gute Werbung dafür, aber... Mas sempre se encontra alguma coisa, né? Nos mercados de Natal, ja, né? Nas feiras de Natal. Ja, né? Doch, das ein oder andere Geschenk schwirrt schon so in meinem Kopf herum. Und ich lasse mich auch gerne überraschen, was da so auf mich zukommt. Flavio, du hast einige Musik ausgesucht für heute. Was gibt's als erstes? Bem, hoje vamos escutar primeiramente Céu com o Ronco da Cuíca. Ronco da Cuíca? Isso. Was heißt das? Schnarchen von... Ronco é Schnarch da Cuíca. Cuíca, isso é um instrumento musical, né? Então, no CD... Ah, ok. Vá ver. Número 13. Mandou parar a cuíca, coisa dos homens. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Und was wir eben gehört haben, war von Seu, das hieß Ronca de Cuica. Ronco da Cuica. Ronca da Ronca Cuica. Da Cuica. Und was heißt? E essa música é muito interessante porque ela fala sobre, faz uma analogia, uma metáfora, né, a respeito do roncar de fome, roncar de raiva e o ronco da cuíca, o instrumento musical. Nós temos aqui um telefonema aqui do nosso amigo Romão. Diga lá, meu querido. E aí, Romão? Né? Gostou aí? Tudo bom? A música tá ótima, porque tem a ver com o tema daqui, que é, estão mandando parar a cuíca aqui. Ah, mas aí no Brasil, mas não pode parar a cuíca, não. Tem que continuar. E continuar roncando aí, fazendo barulho. Mas vocês não estão botando no ar essa nossa conversa, não, tá? Já está no ar. Já está no ar? Maravilha. Estamos aqui diretamente do Quilombo do Sacopã, aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas. Ai, Romão, das ist ja wunderbar, dass wir dich jetzt hier eingeschaltet haben. Ich bin ganz sprachlos, also liebe Zuhörer, wir sind jetzt live geschaltet mit Radio Mama Terra in Rio de Janeiro. Und es ist einfach fantastisch, das mitzubekommen. Ich bin völlig begeistert. Es hat geschafft, wir haben es geschafft, die Brücke Radio Mama Terra Hamburg. Wir sind hier, Ortrun, ich bin hier neben Luis Sacopan, der Präsident von den Quilombo von Sacopan hier in Rio de Janeiro. Ein wunderschöner Ort im Südstaat von Rio de Janeiro, ein wunderschönster und teuerster Platz com o Rio de Janeiro, onde sind nós bedrote, Ortrun, wegen de Haifisch, von den, de Wurdgernen, bauen große Gebäude hier. Aber sie haben geschafft, durch den Gesetz hier ein Platz, Platz zu Hause. É, isso é importante saber. O Nebemia, Luiz Sacopan, um de família. Alô, Luiz Sacopan, muito boa tarde. Estamos ouvindo. Ja, und plupp, jetzt ist agora er weg. Caiu a ligação. Also, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Titel 96.0. Also es ist schon ein bisschen schwierig, die Verbindung zu halten, so. Aber, liebe Zuhörer, ich denke, wir haben es erstmal geschafft und wir versuchen es nochmal. Na, faszinierend. Ja, isso é a comunicação aí no Brasil e o Romão lá fazendo seu trabalho em defesa dos direitos humanos, porque segunda-feira foi o Dia Internacional dos Direitos Humanos, né, no dia 10. Das ist wohl wahr. Não. Und es ist das 64. Mal. Das 64. Mal, dass es diesen internationalen Tag gibt. Und wie ich weiß, gibt es überall auf der ganzen Welt viele, viele Veranstaltungen zu diesem Thema. Und auch im Internet ist reichlich zu recherchieren. Vor allem auch, wie viele Menschenrechte es gibt. Isso, porque 30 an der Zahl. Ja, é muito importante. Das ist wirklich sehr wichtig. Ja, e os muitos direitos humanos não são respeitados, né? Genau, und zwar nicht nur in anderen Kontinenten, in anderen Ländern, auch hier in den europäischen Ländern. Es ist, weiß Gott nicht, üblich, die Menschenrechte hier einzusetzen. Aber ich merke ich immer wieder, auch selbst wenn ich einfach hier in Hamburg mal auf die Straße gehe, wenn man mit wachem Auge und wachem Herzen durch die Straßen geht oder mit Menschen spricht, dann merkt man doch einiges, dass da noch, dass manchmal ist es noch nicht so in dem Bewusstsein, dass es Menschenrechte gibt. Sim, lógico, muitas, né? Muitas pessoas, muitas ainda conhecem realmente os seus próprios direitos, né? Dabei ist es doch eigentlich so einfach. Alle sind von der Geburt gleich. Isso. Als Menschenrechte sollen. Also, Direitos humanos. Né? Ja, es ist einfach. Was hast du, was fällt dir so besonders auf? Was liegt dir auf der Seele, auf dem Magen? Worüber möchtest du gerne sprechen? A respeito dos direitos humanos, eu acho que dos maiores problemas que existe em relação aos direitos humanos é a questão do preconceito. Also das ist das Diskriminação. Die Diskriminierung und die Vorurteile. Isso, eu acho que é um dos maiores problemas para que realmente nós tenhamos os direitos humanos completamente respeitados, né? Mir ist aufgefallen, dass in jedem Fall dazu auch gehören, vor allem wie die Rechte der Migranten, vor allem hier in Europa auch teilweise missachtet werden und auch hier in Deutschland. Das ist also wirklich eins der Sachen, die wir... Para mim, tudo isso é uma questão do preconceito. Ja, das ist genau das. Und es gibt, ich habe noch mal ein bisschen gefischt und recherchiert, am 18. Dezember ist der internationale Tag der Migranten. Ja, ich também. Es passt sehr gut zusammen. Ja. Also lasst uns das... Todos nós somos migrantes, né? Genau. De uma forma ou de outra. Genau, und wenn ich jetzt nach, für mich persönlich, ich merke es, dass mir das auch am Herzen liegt, dieses Thema. Ich bin zum Beispiel gespannt, wie ich in Brasilien empfangen werde und aufgenommen werde. Mhm. Wenn ich denn für die eine längere Zeit nach Brasilien gehe, wie habe ich... Ich bin so ein bisschen in Aufregung, wie das Sim, sein könnte. Lógico. É um novo país, uma nova cultura, uma nova mentalidade, né? Tudo novo. Mas o Brasil é outra história, é outra cultura, é outra vida, é outro ritmo, né? Os direitos humanos no Brasil também não são bastante respeitados, né? Ah, okay, da sind wir dann also sozusagen gleich global gesehen, ja. Sind die Menschenrechte, werden sie viel missachtet und es gibt ausreichend zu tun. Es gibt auch einen bestimmten Grund, warum sie jedes Jahr wieder gefeiert werden. Nicht gefeiert oder daran erinnert werden. Genau, isso é importante. Nós temos que realmente todo ano, né, não só nesse dia, mas todos os dias do ano, estarmos atentos e fazermos com que os direitos humanos realmente sejam respeitados, né? Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Titel 96.0 und wir werden jetzt ein Stück von Marisa Monte einspielen und zwar Cego o... Seco. Seco. Segue o Seco. Segue o Seco. Ja. Der Trockenheit folgen. Ja. Alô, Romão. Estamos aqui de novo, estamos no ar, né? Isso, pode falar. Maravilha, ó, tô aqui no quilombo do Sacopã, o Sacopã tá aqui do meu lado, vai dar uma boa tarde para Hamburgo e para o mundo. Vai lá, Sacopã. Alô. Alô. Boa tarde aí para Hamburgo e para toda a Alemanha e para o mundo em geral. Alô, muito obrigado, um abraço aí no Brasil e sucesso aí, continuamos na luta, né? Exato, o problema aqui está sério, estão pedindo solidariedade do mundo inteiro para que o quilombo do Sacopan seja preservado aqui na Lagoa, nessa área tão rica, sim, essa área que é a zona nobre do Rio de Janeiro e que quer expulsá-los aqui da região. Ah, mas isso não pode acontecer, não. É uma luta pelos direitos humanos, agora mesmo no Dia dos Direitos Humanos falamos muito disso a respeito aqui no Brasil. Sim, lógico, tem que ser respeitado o direito de viver, de morar, e tem que ser um direito, é um direito que está dentro, é uma coisa que está no dentro dos direitos humanos, né? Luiz Sacopan vai falar agora sobre o problema que ele vive aqui. Fala aí, Luiz Sacopan. O problema aqui é crucial, mas é um problema que se aplica em todas as comunidades quilombolas do estado do Rio de Janeiro e praticamente em toda a comunidade do Brasil, que é a classe dominante que chega e impõe o seu modo de querer viver e expulsa os excluídos. Mas nós já estamos aqui há mais de 100 anos e estamos conseguindo resistir. Não sabemos até quando nós vamos sobreviver, vamos conseguir essa resistência. Mas até agora nós estamos conseguindo resistir com bravura e com muita determinação. Isso é importante, isso é importante. Isso é muito importante. Então, meu querido, porque... muito obrigado. E aqui a Mama Terra lançou a Rádio Que Geral, Quilombos Gerais, e agradecemos. Eita, aí, maravilha aí no Brasil. Flávio Nascimento e Ostrungutsky por nos acompanhar e incentivar o trabalho aqui no Brasil. Claro, Romão, todo o apoio aí para vocês, sucesso, continuem na luta. Estamos aqui também, né, ligados aí no movimento em defesa do quilombo aí de vocês. Und vor allem Leute in Deutschland, unsere Schöne Grüße. Alfon Felipe Juliano diz Alfon den Projekt Ria mit uns. Und Claudio, und wir haben dann. Ok? Romão, ich höre dich im Augenblick ganz, ganz schlecht, aber ich möchte dir auch noch alles Gute wünschen und wir bleiben in Kontakt und ganz herzliche Grüße an Luiz Sacopan. Da? Okay. Alles gut. Radio Mamaterra, Radio Pijeral, tudo bem? Um abraço aí, Romão. Obrigado. Um abraço. Tchau. Ja, Flavio, könntest du vielleicht noch einmal kurz eine Übersetzung machen von Luiz Sacopan? Ja, sie versuchen jetzt, sie haben ein Quilombo dort und sie sind dabei, alles das zu ihre Häuser oder ihre Stücke da weiterzuleben. Genau, also es ist so, dass sie eigentlich das Anrecht auf dieses Stück Land haben. Es wird ihnen allerdings auf verschiedene Art und Weisen rechtlich durch die Nachbarn immer wieder verweigert, dort in Ruhe und in Frieden zu leben, auf diesem Gelände. Also, sie leben schon über 100 Jahre dort, ja, das und ist, sie versuchen das da zu bleiben. Ne? Ja, sie versuchen da zu bleiben und sie rechtlich gesehen ist die Basis da, ist die Grundlage da. Das ist gesetzlich festgelegt, dass Quilombolas, das sind die Menschen, die in Quilombos leben, eben halt auch die Berechtigung haben und auf diesen Grundstücken leben, ja, frei direito, leben können. Ja, und direito, man. Ja, also nach den Gesetzen der Menschenrechte können sie und dürfen sie in jedem Fall leben. Dort leben. Es wird. O problema é que a área lá é uma área muito valorizada. Ja, das ist ein Grundstück, das was sie bewohnen, das ist auch gleichzeitig auch noch Naturschutzgebiet, so eine Art Naturschutzgebiet und das Grundstück hat auch sehr sehr viel Wert und ja, die Immobilienmakler novos condomínios. Ja, ja, das ist die Immobilienmakler. Condomínios para os poderosos. Ja, die Immobilienmakler sind ganz ganz heftig hinterher, alles dafür zu tun, dieses Grundstücke zu bekommen. Isso. Gleich wie mit legalen oder anderen Mitteln. Com certeza. Mas eles estão bem organizados lá, estão resistindo, estão já estabelecidos no local e com certeza eles vão conseguir um bom resultado, né? Ja, und vor allem ist das auch ein Ort unter anderem, wo Marcos Romão aktiv ist mit Romão aí como Mama Terra. Grande lutador em defesa dos direitos humanos, principalmente da raça, do grupo dos negros, né? Uhum. E pelos direitos dos negros no Brasil e no mundo todo, né? Ok, Flávio. Vamos ouvir novamente então o céu? Continuar ouvindo agora, o céu? Jetzt habe ich aber Eduardo Macedo. Ah, então vamos ouvir Eduardo Macedo. Aus seiner CD Infinita, und zwar das Stück Nana. Para com isso, muito dengue, que amanhã vou te dar um picolé. Para de dengo, com dengo eu não paro. Para de dengo, o dengo é que é bom. Para de dengo, com dengo eu não paro. Para de dengo, o dengo é que é bom. Para de dengo, com dengo eu não paro. Para de dengo, o dengo é que é bom. Para de dengo, com dengo eu não paro. Para de dengo, o dengo é que é bom. Nana, menina bonitinha, vem a gatinha que eu te faço cafuné. Deita no colo de mãe, dorme neguinha que amanhã tem picolé. Nana, menina bonitinha, vem a gatinha que eu te faço cafuné. Venha pro lado de painho, dorme benzinho que eu te acaricio o pé. Nana, nana. Bonitinha, vem a gatinha que eu te faço cafuné. Deita no colo de manhinha, dorme neguinha que amanhã tem picolé. Nana, menina bonitinha, vem a gatinha que eu te faço cafuné. Venha pro lado de pai, dorme benzinho que eu te acaricio o pé. Nana, nana. Bonitinha, vem a gatinha que eu te faço cafuné. Deita no colo de manhinha, dorme neguinha que amanhã tem picolé. Nana, menina bonitinha, vem a gatinha que eu te faço cafuné. Venha pro lado de painho, dorme benzinho que eu te acaricio o pé. Nana, nana. Para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de dengo, para de Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Und wir haben soeben gehört das Stück Nana von Eduardo Macedo von seiner neuesten CD Infinita. Rádio Mama Terra, diretamente da Rádio Tida em Hamburgo, 96,0. Escutamos a música com... se chama Nana. Nana. Com Eduardo Macedo, do CD Infinita, que ele acabou de lançar recentemente, agora aqui em Hamburgo, do nosso companheiro e nosso amigo Eduardo Macedo. Und wir machen jetzt mal ganz gemütlich weiter, noch mit dem gleichen Stück von Marisa Montes, ganz ausgespielt, und zwar... E agora vamos escutar a música novamente. Segue o seco. Segue o seco. Das heißt, der Trockenheit folgen. Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tida 96.0, am Mikrofon Ortrun Gutke. Radio Mama Terra, diretamente da Radio Tida 96,0, Flávio Nascimento. Ja, und dieses Stück, was wir hier eingespielt haben, der Trockenheit folgen, das ist eigentlich eine Hommage in Gedenken an alle Menschen, die im Nordosten leben, von Brasilien. Es ist eine sehr, sehr, sehr trockene Zone. Und es ist dort absolut schwierig, das Leben zu durchstehen und den Alltag zu durchleben. Principalmente, como nós estamos falando dos direitos humanos, a região nordeste do Brasil é uma região que tem vários problemas sociais, né? Muita pobreza, e um dos fatores também que acarreta essa pobreza é o problema do clima, que é muito seco, muito árido, né? As pessoas têm poucos recursos, e vivem em certas condições subhumanas, né? Ja, das ist nämlich so, dass diese Menschen auch wirklich unter den schlechtesten Bedingungen leben und auch die Menschenrechte genauso wie überall auf allen, in allen anderen Ländern, also auch dort nicht unbedingt geachtet werden. É uma parte, né, do Nordeste, né? Porque o litoral nordestino não é tão mal assim, né? É uma região, o litoral nordestino, o litoral, das Innere. Die Küste. Ah, die Küste. Né? Die Städte sind am Strand, sind muitos turistas, então ali a situação não é tão grave. O pior mesmo é no sertão, na região seca, né? Ich verstehe. Né? Flavio, komm, du hast noch mehr Musik mitgebracht. Was erwartet Sim, como uns nós estamos num programa aqui também é falado em alemão, eu trouxe uma música em alemão. Ja, da wir nun beide hier, das ist eine deutsch-brasilianische Sendung und Flavio hat sich heute auch ein deutsches Lied gewünscht. Isso, é uma música do grupo novo, que se chama Frida Gold, a cantora se chama Frida Gold. E a música se chama Zeig mir, wie du tanzt. Zeig mir, wie du tanzt, von Frida Gold. Zeig mir, wie du tanzt, und ich sag dir, wer du bist. Und so wie du guckst, weiß ich, wonach dir ist. Zeig mir, wie du sprichst, und ich sag dir, was du hörst. Ich will wissen, wie du riechst und ob du mich betörst. Und so wie du tanzt, kann ich fühlen. Wie du dich bewegst und ob du meine Sinne wächst. Zeig mir, wie du tanzt. Ich will. Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96. Das Lied, was wir eben eingespielt haben, war von Frida Gold. Zeig, wie du tanzt. Ja, me mostra como você dança. Ja, porque também faz parte dos direitos humanos, ja, dançar, festejar, ja, das stimmt com os auch. Amigos. Ja, das ist, gehört auch zu den Menschenrechten, glücklich zu sein, zu tanzen, mit Freunden zusammen zu sein, die Möglichkeit überhaupt zu haben, also sich zu versammeln und gemeinschaftlich Freude zum Isso. Ausdruck zu bringen. Isso faz parte da vida também, né? Ja, absolut. Ja, das ist ja ein nahtloser Übergang zu unseren Tipps und Terminen. Da kommen wir doch jetzt mal zum Samstag, den 15. Dezember. Da wird nämlich Leila Pantel auftreten. Und zwar im Birdland. Und zwar mit der Gruppe Banda Viva. Und sie spielen Bossa Nova, Jazz und Brazil Beat. Ja. Bem, bom motivo para irmos lá dançar e curtir. Genau, machen wir weiter. Ne? Und der Eintritt ist ab 20.30 Uhr. Der Birdland ist in der Gärtnerstraße 122, ist ganz leicht auch mit dem Metrobus 20 oder 25 zu erreichen, falls man das Auto besser stehen lässt, denke ich mal. Então nós temos no sábado mais uma apresentação de Leila Pantel lá no Birdland, na Gärtnerstraße. Número 122, né? Uhum. Então, todos os brasileiros e alemães que querem curtir uma música brasileira, se alegrar, né, e festejar, estão convidados. Ja, und da vorher gibt es noch eine Veranstaltung am Rödingsmarkt. Ich glaube, dass da noch nicht so getanzt wird, aber... Também, podemos dançar, por que não? Das ist nämlich das Atelier 4, wird am Rödingsmarkt eingeweiht, oder ist der Tag der offenen Tür? Nein, o Dia das Portas Aberta, ainda não é eingeweiht. Nicht so, Tag der offenen Tür... Lá no Atelier 4, no Rödingsmarkt 25, von 11 Uhr bis 17 Uhr. Ja, das ist nämlich, und der brasilianische Moderator Flavio Nascimento ist nämlich einer, der in diesem Atelier seine Staffelei stehen hat Isso. Und seine Kreativität auslebt. Sei denn mit Farbe oder auch mit Formen, in Form von Möbelstücken, die er ein neues Kleid gibt. Isso. Isso genau. mesmo. Né? Nós estamos lá com o Ateliê Fia, como nós tivemos no programa até passado aqui. Estiveram o Jean e o Ingo Lüptchen, Jean Viese e eu, e mais a Gil Soares. Estão com o Ateliê Fia e sábado vamos ter o Dia das Portas Abertas, de 11 às 17 horas. E todos que ainda não compraram um presente de Natal, de repente encontram alguma coisa lá para presentear. Genau. Jetzt kommt noch so ein ganz kleiner Werbeeinschub. Wer noch kein Weihnachtsgeschenk hat, der könnte ja unter Umständen im Atelier Kunst, 4 fündig werden und ein Kunstobjekt kaufen. Das, was wir jetzt einspielen, ist ein Stück von Leila Pantel. Wir machen mal so ein bisschen Werbung jetzt für Leila Pantel. Sie hat mir eine CD überlassen mit... sehr verschiedenen Stücken. Also zeigt auch die Vielfältigkeit ihrer Stimme, ihrer Talente und mehr als Talent, ihres Wissens. Isso, nós temos um CD aqui da Leila Pantel que mostra toda a sua pluralidade. Genau. Und das erste Lied, was ich einspiele, ist sehr, sehr, sehr bekannt. Nicht nur hier, sondern auch in Brasilien. Não vou mais voltar. chama, não diz nada. Vou botar os pés no chão e seguir na estrada. Não penso que o destino é assim tão cruel. Na vida cada um representa seu papel. Não perca seu tempo nessa confusão. Eu vou fazer as minhas malas e seguir com decisão. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou, não vou, não vou. Já tô com o pé na estrada, não vou mais voltar. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou, não vou, não vou. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Vamos Leila embora para o sol. Ja, Leila Pantera war das eben. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Tide 96.0 am Mikrofon, Ortrun Gutke. Radio Mama Terra, Radio Tide 96.0, diretamente de Hamburgo. Ja, ich möchte gerne noch ein Lied einspielen, und noch ein, zwar ein zweites Lied von Leila, was mit Sicherheit genauso... nicht, also ganz anders ist. Mhm. Aber ich habe es selber das erste Mal heute Mittag gehört. Mhm. Ich kannte das noch nicht. Aber wer Leila dann live hören will im Birdland, der kommt doch bitte am 15. ins Birdland. Ab 20.30 Uhr sind die Türen geöffnet. Und vor allem ist es auch so, dass sie auch viele, viele Überraschungsgäste dabei hat. Die verrate ich natürlich nicht, na, aber lógico. Leute... Surpresa! Então, quem quiser ver, né, o show tem que comparecer, lógico, e ver as surpresas que vão rolar por lá. Ja, ich kann euch nur empfehlen, dorthin zu gehen. Es wird ein fantastischer Abend werden. Im Grunde genommen sind alle Abende, wo Leila auftritt, sind einfach fantastisch, weil sie eine Frau ist, die die Stimmung rüberbringt und... eine so im Laufe der Zeit von Stück zu Stück mehr eine, wie soll man sagen, ein Flair, eine besondere Energie aufbaut zwischen der Bühne und dem Publikum. É, realmente, o show da Leila é muito, com muita energia positiva, muita alegria, muita festa, muita música, né, muito swing, é muito bom, realmente. Also, hören wir rein in das zweite Stück. Jazz. Tocarei seu nome pra poder falar de amor. Minha princesa, ar no voo, da natureza, tudo mais, pura beleza já. A luz do grande prazer é irremediável nele. Quando o grito do prazer açoitar o ar, réveillon. Rádio Mama Terra, diretamente da Rádio Tide 96,0 em Hamburgo para o Mundo. E essa foi a nossa amiga Leila Pantel. Rádio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96,0. Eine Reise durch die vielfältigen Rhythmen Brasiliens mit vielen Überraschungsgästen. Das ist die großartige Ankündigung von Leilas Show am Samstag, den 15. Dezember im Birdland ab 20.30 Uhr. Ja, Flavio, Zeit, langsam sich zu verabschieden. É, nós, mais uma vez, fizemos nosso programa, né, Mama Terra. E hoje falamos de tema muito importante, que são os direitos humanos. Ja, und heute haben wir wirklich über ein Thema gesprochen, was wirklich Wichtigkeit hat, nicht nur, weil es jetzt gerade mal eben der 10. Dezember, der internationale Tag der Menschenrechte gewesen war, sondern Menschenrechte müssen im Bewusstsein eines jeden Menschen sein, von Anbeginn, in dem Augenblick, wo du aufstehst, aufwachst, und die ersten Gedanken hast und wenn du abends ins Bett gehst, nimm es in deine Träume rein, vor allem nimm es in dein Herz rein. É. O direito humano de ser, o que tem que ser. Direito de ser o que é. Genau. Und vor allem ein schöner Tipp, wie man Menschenrechte versteht, ist, über sich selber nachzudenken. Wie behandle oder wie gehe ich mit mir selber um? Wie gehe ich mit meinem Lebenspartner oder Freundin um? Das sind alles so. Ja, die Nachbarn. Und die Welt wird dann immer größer. Yes. Und wirst du merken, wow, Menschenrechte. Mit jedem ein- und ausatmen. É. E nós temos que torcer, né? Estamos aí apoiando o movimento lá no Brasil, do Quilombo, para que os quilombolas realmente consigam permanecer no local que é deles, né? Genau, und wir unterstützen natürlich auch mit jedem einatmen und ausatmen Kijerau, die Quilombo, Quilombolas, die Quilombos in Brasilien. Und wer noch ein wenig mehr Interesse daran hat und gut Portugiesisch sprechen kann, da kann man in Facebook auf Ki Geral eingeben. Ki, Q-U-I, Geral. Das heißt nämlich Quilombos Geral im Allgemeinen oder alle. Mm-hmm. Ki Geral aí no Facebook, para todos que queiram ter mais notícias, mais informações a respeito desse movimento lá no Rio de Janeiro. Ja, Flávio. Zeit schon fast sich zu verabschieden. É, então agradecemos a todos que ouviram o programa. Muito obrigado mais uma vez. Estaremos aqui na próxima semana. Próxima semana tem um programa, né? Ja, natürlich. Nächste Woche gibt es, in einer Woche gibt es wieder um die gleiche Zeit. Entre o Natal e o... Moment. Nächste Woche gibt es auf alle Fälle eine Sendung, eine Live-Sendung. Hoffentlich mit Elisabeth Katapan, die sich heute nicht so ganz oft vor die Tür getraut hat. Aber hoffen wir, dass es nächste Woche besser ist mit dem Schnee und mit dem Ausrutschen. Ja, vamos esperar nossa companheira aí, Beth Catapan. Naja, und in entre o Ano Novo e o Réveillon teremos uma produção. Ja, né? Gibt es eine Vorproduktion, weil Tide hier geschlossen hat. Die ist auch schon die ist auch schon im Kasten. Und zwar senden wir am 26. am zweiten Weihnachtstag. Okay. Genau um die gleiche Zeit. Ja. Und ich verabschiede mich. Bis in einer Woche. Ortrum Gutke. Obrigado a todos. Abraço e até a próxima semana. Flávio Nascimento.